Zum 19. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und dem 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus gab es in Myanmar, Finnland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Venezuela, Uganda, Südafrika, Tansania, Guinea und Niger Vorträge. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil. Im Vortrag in Finnland wurden die Telegramme an Genossen Kim Jong-un angenommen. Aus Anlass des 90. Gründungstages des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus gab Garif Nevas, Vorsitzender des Volksvereins von Bangladesch und Vorsitzender des Bangladeschischen Instituts für das Schaffen aus eigener Kraft, eine Stellungnahme ab.